Abschnitt 9 aus Nicholas Nickleby, Band 3 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 28. Kapitel: Käthchen Nickleby durch Sir Mulberry Hawks Verfolgungen und die mannigfaltigen, sie umgebenden Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten in Verzweiflung gebracht, nimmt den Schutz ihres Onkels in Anspruch. Teil 1. Der folgende Morgen brachte Überlegung, wie es der Morgen zu tun pflegt, doch waren die Gedanken, die er bei den durch der Herren Hay und Rupfer beflissene Tätigkeit am vorigen Abende zusammengeführten Personen erweckte, himmelweit verschieden. Die Erwägungen Sir Mulberry Hawks, wenn ein solcher Ausdruck mit Recht von den Gedanken des systematischen berechnenden Lüstlings gebraucht werden kann, dessen Freuden und Kümmernisse, Schmerzen und Vergnügen samt und sonders selbstsüchtig sind und dem von allen seinen geistigen Anlagen und Fähigkeiten nur das Vermögen geblieben zu sein scheint, sich selbst zu erniedrigen und die menschliche Natur zu entwürdigen, deren äußeres Bild er an sich trägt, die Erwägungen Sir Mulberry Hawks nahmen die Richtung auf Käthchen Nickleby und bestanden mit einem Wort darin, dass das junge Mädchen ohne Frage schön sei, dass ihre Sprödigkeit durch einen Mann von seiner Gewandtheit und Erfahrung leicht zu besiegen sein müsse und dass das Gelingen seiner Bestrebungen nicht ermangeln könne, seinen Namen mit neuem Glanze zu umgeben und sein Ansehen bei der Welt bedeutend zu erhöhen. Damit aber diese letztere Erwägung, keine geringfügige oder untergeordnete bei Sir Mulberry, in den Ohren mancher nicht etwa befremdlich laute, wolle man sich erinnern, dass die meisten Menschen in ihrer eigenen Welt leben und dass sich ihr Ehrgeiz auf diesen engen Kreis beschränkt. Sir Mulberrys Welt war mit Wüstlingen bevölkert, und er handelte demgemäß. Und so werden täglich Handlungen der Ungerechtigkeit, der Unterdrückung und Tyrannei, der ausschweifendsten Bigotterie unter uns begangen und als erstaunliche Taten derer anerkannt, die sie begehen und durch sie der Meinung der Welt den rücksichtlosesten Trotz bieten, was aber alles nicht geschehen könnte, wenn nicht den Übeltätern die Meinung ihrer eigenen kleinen Welt zur Seite stände und der große Haufen sich nicht zu gedankenlosem Staunen fortreißen und schmählich blenden ließe. Mrs. Nicklebys Erwägungen waren die stolzesten und selbstgefälligsten, und sie setzte sich noch unter der Einwirkung ihrer wonniglichen Illusionen nieder und fasste ein langes Schreiben an Käthchen ab, in welchem sie ihre vollkommene Billigung der bewunderungswürdigen Wahl der Tochter ausdrückte, Sir Mulberry bis in den Himmel erhob und zu dessen vollkommener Befriedigung der Gefühle Käthchens versicherte, dass Sir Mulberry gerade der Mann wäre, den sie sich zum Schwiegersohne erwählt haben würde, wenn sie die Auswahl unter allen Männern der Welt gehabt hätte. Nach vorgängiger Bemerkung, wie man von ihr annehmen könne, dass sie nicht so lange in der Welt gelebt habe, um unbekannt mit derselben zu sein, erteilte die gute Dame sodann eine große Menge Feiner auf die Lage eines jungen Frauenzimmers, um dessen Herz und Hand sich ein Freier bewirbt bezüglicher Verhaltungsregeln, deren Weisheit sie durch Hinweisung auf ihre eigene persönliche Erfahrung noch mehr in das Licht setzte. Vor allen Dingen empfahl sie eine gemessene, jungfräuliche Zurückhaltung, als welche nicht bloß sehr lobenswert an sich selbst sei, sondern auch wesentlich beitrage, die Glut eines Liebhabers noch mehr anzufachen und zu verstärken. »Und ich habe niemals in meinem ganzen Leben«, fügte sie hinzu, »eine innigere Freude empfunden als gestern Abend, indem ich bemerkte, dass dir dein richtiger Verstand dies bereits gesagt hatte.« Sie schloss die sehr lange und ziemlich unleserliche Epistel mit mehrfachen Hindeutungen auf das Vergnügen, welches sie aus der Wahrnehmung schöpfe, dass ihre Tochter einen so ansehnlichen Teil ihrer eigenen ausgezeichneten Einsicht und Klugheit geerbt habe, deren volles Maß ihrem lieben Käthchen, wie sie hoffe, wenn es am rechten Bemühen nicht fehle, mit der Zeit auch noch zuteil werden würde. Käthchen war fast von Sinnen, nachdem sie das Glückwünschungsschreiben zu dem gelesen, was ihr eine schlaflose Nacht und die bittersten Tränen verursacht hatte. Und noch ärger und peinlicher war die Notwendigkeit für sie, sich Mrs. Wititterly angenehm zu machen, die nach der Aufregung des vorhergehenden Abends abgespannt und niedergedrückt war und natürlich von ihrer Gesellschafterin, denn wofür hätte sie derselben sonst Kost und Gehalt bewilligt, erwartete, dass sie so lebhaft und wohlgelaunt als möglich sein müsse. Mr. Wititterly ging den ganzen Tag in bebendem Entzücken umher, dass ihm ein Lord die Hand gedrückt und dass er denselben wirklich eingeladen, ihn in seinem eigenen Hause zu besuchen. Lord Frederick selbst, den sein Denkvermögen in keinem nur irgend unbequemen Grade belästigte, erfreute sich der Unterhaltung mit den Herren Hay und Rupfer, die ihren Witz durch einen reichlichen Genuss verschiedener starker Getränke auf seine Kosten schärften. Es war 4 Uhr nachmittags, nämlich an dem gemeinen Nachmittage nach der Sonne und der Uhr. Mrs. Wititterly ruhte wie gewöhnlich auf dem Sofa im Besuchszimmer und ließ sich von Käthchen einen neuen dreibändigen Roman, betitelt Lady Flabella, vorlesen, den der zweifelhafte Alphons an demselben Morgen aus der Leihbibliothek geholt hatte und der ein für eine Dame wundervoll passendes Erzeugnis war, die an Mrs. Wititterlys Krankheit litt, indem er nämlich von der ersten bis zur letzten Seite nicht eine einzige Zeile enthielt, die auch nur durch die entfernteste Ideenverbindung bei irgendeiner Leserin der Welt die mindeste Gemütsbewegung hätte verursachen können. Käthchen las. »Cherisette«, sagte Lady Flabella, »mit den mäusegleichen Füßchen in die blau-atlassenen Pantoffel schlüpfend, welche unwissentlich den halb scherz-, halb ernsthaften Streit zwischen ihr und dem jugendlichen Oberst Beffière im Salon de Danse des Herzogs von Mans für mich am vorigen Abend veranlasst hatten. »Cherisette, ma chère, donnez-moi de l'eau de Cologne, s'il vous plaît, mon enfant.« »Merci, ich danke schön«, fuhr Lady Flabella fort, als die lebhafte, aber innig ergebene Cherisette ihr das Mouchoir vom feinsten Kammertuch und das mit den kostbarsten Spitzen besetzt war und in dessen 4 Zipfeln der Dame Wappen nebst heraldischen Emblemen ihrer altadeligen Familie prangten, mit dem duftenden Wasser reichlich besprengt hatte. »Merci, danach wird mir wieder wohler werden.« In diesem Augenblick und während Lady Flabella, indem sie das Mouchoir an ihre fein gebildete, doch sinnig geformte Nase hielt, den köstlichen Wohlgeruch noch einsog, tat sich die Tür des Boudoirs kunstvoll hinter reichen seidendamastenen Vorhängen von der Farbe des italienischen Firmaments versteckt, unendlich leise auf, und mit geräuschlosen Schritten traten 2 Kammerdiener in kostbaren Pfirsichblüte und Goldlivreen ein, gefolgt von einem Pagen in bas de soie, seidenen Strümpfen, der, während sich jene in einiger Entfernung hielten, nach den anmutigsten Verbeugungen zu Füßen seiner liebenswürdigen Herrin sich stellte, sich auf ein Knie niederließ und ihr auf einem mit prachtvoll getriebener Arbeit verzierten goldenen Präsentierteller ein Billet darbot. Lady Flabella öffnete in einer Aufregung, welche sie nicht zu unterdrücken vermochte, hastig die Enveloppe und erbrach das duftende Siegel. Ja, das Billet war von Beffière, dem jugendlichen, schlanken, süßredenden Ihrem Beffière. »Oh, wie bezaubernd«, unterbrach Käthchens Gönnerin, die bisweilen literarisch-kritische Anfälle hatte. »Wahrhaft poetisch. Lesen Sie die Schilderung noch einmal, Miss Nickleby.« Käthchen gehorchte. »Schließen Sie das Buch, Miss Nickleby«, sagte Mrs. Wittitali. »Ich kann heute nichts mehr hören und würde nur sehr ungern den Eindruck dieser himmlischen Schilderung wieder bei mir verwischen lassen. Schließen Sie das Buch.« Gretchen tat es mit Freuden, und als sie es tat, hielt Mrs. Wittitali mit matter Hand die Lorgnette vor das Auge und bemerkte, dass sie blass aussähe. »Es kommt von dem gestrigen Getümmel und Lärmen«, sagte Gretchen. »Wie sonderbar«, rief Mrs. Wittitali mit verwunderter Miene aus. »Und in der Tat, wenn man es recht bedenkt, es war äußerst sonderbar, dass irgendetwas die Gemütsruhe einer Gesellschafterin gestört haben konnte. Wenn eine Dampfmaschine oder sonst ein mechanisches Kunstwerk in Unordnung geraten wäre, es würde nichts dagegen gewesen sein. Wie sind Sie denn zu der Bekanntschaft Lord Fredericks und der anderen liebenswürdigen Herren gelangt, Kind?« sagte Miss Wittitali Kätchen fortwährend lorgnettierend. »Ich traf sie bei meinem Onkel«, antwortete Gretchen, unmutig zu fühlen, dass sie sich stark verfärbte, doch außerstande, dem Blute zu wehren, das ihr gewaltsam in die Wangen stieg, so oft sie an den verabscheuten Mann dachte. »Haben Sie sie schon lange gekannt?« »Nein, erst seit kurzer Zeit.« »Ich war sehr erfreut, dass uns die achtungswerte Person, Ihre Mutter, Gelegenheit verschaffte, Sie kennenzulernen«, sagte Mrs. Wittitali, sich in die Brust werfend. »Es war ein merkwürdiges Zusammentreffen, das Freunde von uns eben im Begriff waren, Sie uns vorzustellen. Sie sagte dies, um zu verhindern, dass sich Miss Nickleby nicht zu viel auf die Ehre einbildete, vier bedeutende Personen«, denn Hay und Rupfer waren unter den liebenswürdigen Herren mitverstanden, gekannt zu haben, die Mrs. Wittitali nicht gekannt hatte. Eine Absicht, die jedoch bei Gretchen gänzlich verloren ging. »Sie baten um die Erlaubnis, Besuch machen zu dürfen«, fügte Mrs. Wittitali hinzu, »und ich erteilte sie ihnen natürlich.« »Erwarten Sie sie heute?« erlaubte sich Gretchen zu fragen. Mrs. Wittitalis Antwort verlor sich in dem Getöse eines furchtbaren Hämmerns an der Haustür, das noch nicht aufgehört hatte, in der Dame und Gretchens Ohren nachzuklängen, als ein glänzendes Cabriolet vorfuhr, aus welchem Sir Mulberry Hawk mit seinem Freunde Lord Frederick heraussprang. »Sie sind da«, sagte Gretchen, aufstehend und forteilend. »Miss Nickleby«, rief Mrs. Wittitali außer sich vor Erstaunen, dass eine Gesellschafterin sich unterstand, das Zimmer verlassen zu wollen, ohne zuvor ihre Erlaubnis erbeten und erhalten zu haben. »Sie sind sehr gütig«, sagte Gretchen, »allein um des Himmels willen verursachen Sie mir keine Aufregung, indem Sie mich so viel zu sprechen nötigen«, unterbrach Mrs. Wittitali in schärfstem Tone. »Ich muss recht sehr bitten, Miss Nickleby.« Gretchen beteuerte vergeblich, dass sie sich unwohl fühle, denn man hörte die Besucher schon die Treppe heraufkommen. Sie setzte sich wieder und hatte es kaum getan, als der zweifelhafte Page hereinschoss und die Herren Hay und Rupfer und Lord Searson und Sir Mulberry in Masse anmeldete. »Das merkwürdigste Zusammentreffen von der Welt«, sagte Mr. Rupfer, beide Damen mit der größten Kordialität begrüßend, »das merkwürdigste Zusammentreffen von der Welt. Als Lord Frederick und Sir Mulberry vorfuhren, hatten wir soeben geklopft.« »Soeben geklopft«, wiederholte Mr. Hay. »Gleichviel, wie Sie kamen, da ich das Vergnügen habe, Sie hier zu sehen«, erwiderte Mrs. Wittitali, die 3,5 Jahre auf demselben Sofa gelegen und somit eine Reihe graziöser Attitüden hatte einüben können, in deren bezauberndste sie sich jetzt hineinwarf, um die Herren mit Staunen und Bewunderung zu erfüllen. »Ich bin wahrhaft entzückt, Sie in meinem Hause zu sehen.« »Und wie befindet sich Miss Nickleby?« nahm Sir Mulberry Hawk mit leiser, doch nicht so leiser Stimme das Wort, dass seine Frage Mrs. Wittitali entgangen wäre. Sie klagt noch vom gestrigen Abend her leidend zu sein, sagte Mrs. Wititterly, und es wundert mich nicht, denn meine Nerven sind ganz betäubt und zerrissen. »Und doch sehen Sie«, bemerkte Sir Mulberry sich umwendend, »und doch sehen Sie, wie die Jugendblüte selbst aushalf Mr. Hay ein«, und Mr. Rapper wiederholte natürlich, was Mr. Hay gesagt hatte. »Ich fürchte, dass Sir Mulberry ein Schmeichler ist, Mylord«, sagte Mrs. Wititterly zu dem jungen Herrn sich wendend, der schweigend an dem Knauf seines Rohrs gesogen und Käthchen angestarrt hatte. »Ein verteufelter Schmeichler«, erwiderte Searson und setzte nach der geistreichen Äußerung seine unterbrochene Beschäftigung wieder fort. »Auch sieht Miss Nickleby darum nicht übler aus«, fuhr Sir Mulberry mit seiner dreisten Miene sie anblickend fort. »Sie war immer schön. Allein auf Ehre, Ma'am. Sie scheinen ihr obendrein etwas von ihrem guten Aussehen mitgeteilt zu haben.« Nach der Glut zu urteilen, die sich über des armen Mädchens Antlitz verbreitete, hätte Mrs. Wititterly allerdings mit einigem Grunde glauben mögen, ihm etwas von der das ihre geschmückenden künstlichen Blüte mitgeteilt zu haben. Sie gab, obwohl nicht eben mit der besten Miene zu, dass Käthchen recht artig aussehe. Auch stieg der Gedanke in ihr auf, dass Sir Mulberry doch nicht ganz so liebenswürdig wäre, als sie ihn anfangs beurteilt, denn obwohl ein gewandter Schmeichler ein wonniglicher Gesellschafter ist, wenn man ihn ganz allein für sich selbst haben kann, so wird sein Geschmack doch sehr zweifelhaft, wenn er anderen Schmeicheleien zu sagen anfängt. »Hey«, sagte der wachsame Rapfer, sobald er die Wirkung gewahrte, welche Miss Nicklebys Lob hervorgebracht. »Was beleben Sie, Rapfer«, sagte Hey. »Kennen Sie nicht eine Dame, an die Sie durch Mrs. Wititterlys Profil erinnert werden?« »Ei, freilich! Welche Dame meinen Sie, die Herzogin von B.« »Die Gräfin von B., die schöne Schwester ist die Gräfin, nicht die Herzogin.« »Sie haben recht. Ist die Ähnlichkeit nicht ganz erstaunlich?« »Über alle Vorstellung«, rief Hay aus. Musste sich Mrs. Wititterly nicht stolz fühlen? Zwei unparteiische und spruchfähige Richter erklärten sie für das Ebenbild einer Gräfin. Das war die Folge davon, in gute Gesellschaft gelangt zu sein. Sie hätte 20 Jahre unter Plebs leben können und würde dergleichen niemals gehört haben. Und wie wäre auch daran zu denken gewesen? Was wüsste er von Gräfinnen? Nachdem die beiden Herren aus der Gier, womit ihre Lockspeise verschlungen worden war, den Umfang von Mrs. Wititterlys Schmeicheleigelüsten erprobt hatten, fuhren sie fort, ihr die Ware in großen Dosen beizubringen und verschafften dadurch Sir Mulberry Fogg Gelegenheit, Käthchen durch Fragen und Bemerkungen zu quälen, auf welche sie zu erwidern schlechterdings nicht umhin konnte. Lord Searson freute sich unterdessen ohne alle Behinderung des vollen Genusses vom goldenen Knaufe seines Spazierrohrs, was bis zum Fortgehen der Fall gewesen sein würde, wenn nicht Mr. Wititterly zu Hause gekommen wäre und das Gespräch auf seinen Lieblingsgegenstand gelenkt hätte. »Mylord«, sagte er, »ich bin entzückt, stolz, hochgeehrt. Ich bitte, nehmen Sie wieder Platz, Mylord.« »Ich bin in der Tat stolz, unendlich stolz.« Er sagte das alles zum geheimen Verdrusse seiner Gattin, denn obwohl sie selbst vor Stolz hätte vergehen mögen, war es doch ihr Verlangen, die vornehmen Herren glauben zu machen, dass ihr Besuch etwas ganz Gewöhnliches wäre und dass sie, Mrs. Wititterly, in ihrem Hause täglich Lords und Baronets sähe. Ihr Eheherr vermochte jedoch seinem Herzensdrange nicht zu wehren. »Fürwahr, es ist eine unschätzbare Ehre«, sagte er. »Julia, meine Seele, du wirst morgen dafür büßen müssen.« »Büßen«, rief Lord Searson aus. »Die Rückwirkung, Mylord, die Rückwirkung«, fuhr Mr. Wititterly fort. hört die so heftige Einwirkung auf das Nervensystem auf, was muss erfolgen? Eine Abspannung, eine Bedrücktheit, eine Mattheit, eine Schwäche, eine Herunterstimmung. Milord, wenn Sir Tumley Snuffin das zarte Wesen in diesem Augenblicke sähe, so würde er nicht einen, nicht so viel für ihr Leben geben. Er sagte dies mit dem selbstgefälligen Behagen, als wenn es keine geringe Auszeichnung für einen Mann wäre, eine Frau in einem so verzweifelten Zustande zu besitzen, und Mrs. Wititterly seufzte und blickte da rein, als wenn sie die Ehre tief empfände, aber entschlossen wäre, das Gewicht derselben mit der vollkommensten Demut zu tragen. »Meine Gattin«, sagte er, »ist Sir Tumley Snuffins Lieblingspatientin. Ich glaube, sagen zu können, dass sie die erste Patientin war, welche die neue Arznei erhielt, die, wie es heißt, eine Familie in Kensingtons Gravel Pits tötete.« Anmerkung des Übersetzers. Gravel Pits, ein sehr unfashionabler Stadtteil. »Ich glaube, sie war es. Sollte ich irren, teuerste Julia, so wirst du den Irrtum verbessern.« »Ich glaube auch, dass ich es war«, sagte Mrs. Wititterly mit schwacher Stimme. Da sein Beschützer zweifelhaft zu sein schien, wie er sich am besten in das Gespräch einmischen könnte, so warf sich der unermüdliche Hay in die Bresche und fragte, um etwas Sachgemäßes zu sagen, mit Beziehung auf die erwähnte Arznei, ob sie wohlschmeckend gewesen wäre. »Nein, Sir, sie hatte nicht einmal diese Empfehlung«, erwiderte Mr. Wititterly. »Mrs. Wititterly ist eine wahrhafte Märtyrerin«, bemerkte Hay mit einer verbindlichen Verbeugung. »Ich glaube, dass ich es bin«, sagte Mrs. Wititterly lächelnd. »Du bist es, meine geliebte Julia«, bekräftigte ihr Gatte in einem Tone, durch den er andeuten zu wollen schien, dass er nicht eitel wäre, jedoch seinen und seiner Gattin Privilegien nichts vergeben dürfe. »Milord, wenn mir jemand eine größere Dolderin zeigen will als Mrs. Wititterly, so kann ich nur sagen, dass ich mich freuen werde, sie kennenzulernen.« Hay und Rupfer bemerkten sogleich, dass nichts billiger und edelmütiger sein könne, gehorchten einem Winke Sir Mulberrys, standen auf und gaben dadurch das Signal zum Abschied nehmen. Die Herren erhoben sich sämtlich, man wechselte zahlreiche Freundschaftsbeteuerungen, freute sich im Voraus des Vergnügens, das notwendig aus einer so entzückenden Bekanntschaft erfolgen müsse, und die Besucher entfernten sich unter erneuerten Versicherungen Mr. und Mrs. Wititterlys, dass sich dieselben stets hochgeehrt fühlen würden, sie in ihrem Hause zu empfangen. Sie erschienen natürlich sehr bald wieder und immer häufiger, dinierten heute, soupierten morgen bei Mr. und Mrs. Wititterly, man traf bald hier, bald dort miteinander zusammen, besuchte miteinander öffentliche Orte, und Kätchen war dabei fortwährend den unermüdlichen Verfolgungen Sir Mulberry Falks ausgesetzt, der jetzt anfing, die Sache so anzusehen, dass seine Ehre und Reputation selbst bei seinen beiden Speichelleckern auf dem Spiele stände, wenn es ihm nicht gelänge, des Mädchens Stolz zu beugen. Sie hatte daher nur in den Stunden Ruhe und Frieden, wenn sie in ihrem Zimmer allein sitzen und sich ausweinen durfte. So ging es 14 Tage lang. Kaum ist es nötig zu bemerken, dass jedermann, nur die schwachköpfigsten und beschränktesten ausgenommen, bei der allerersten Zusammenkunft erkennen musste, dass Lord Searson, obwohl ein Lord, und Sir Mulberry Hawk, obwohl ein Baronet, keineswegs an den besten Umgang gewöhnte Herren und nach ihren Manieren und ihrer Unterhaltung noch weniger geeigenschaftet waren, in der Gesellschaft von Damen mit sonderlichem Glanze zu leuchten. Bei Mrs. Wititterly genügte jedoch der Titel vollkommen. In ihren Augen wurde Rohheit zum Humor, Gemeinheit zur bezauberndsten Originalität und nahm Insolenz die Gestalt anmutigster Ungezwungenheit an, wie nur Personen sie sich aneignen vermögen, die das Glück haben, sich in fashionablen Kreisen zu bewegen. Wenn der Gebieterin die neuen Freunde und deren Benehmen in einem solchen Lichte erschienen, was konnte die Gesellschafterin gegen sie einwenden? Wenn sie sich vor der Frau vom Hause nur wenig Zwang antaten, wie viel Freiheiten durften sie sich bei den bezahlten Untergebenen derselben herausnehmen? Aber auch dieses war noch nicht das Schlimmste. In dem Maße, als der verhasste Sir Mulberry Fogg mit weniger und immer weniger Hehl an Kätchen sich annestelte, wurde Mrs. Wititterly wegen der größeren Anziehungskraft ihrer Gesellschafterin eifersüchtig. Hätte dieser Umstand Kätchens Verbannung aus dem Besuchszimmer so oft ihr Verfolger da war herbeigeführt, so würde sie sich wegen desselben überglücklich geschätzt haben, aber zu ihrem Unglücke besaß sie jene angeborene Anmut, jenes wahrhaft verfeinerte Wesen und die tausend namenlosen Vorzüge, welche der Gesellschaft der Frauen ihren größten Reiz verleihen, was überall schätzbar, da aber noch schätzbarer sein musste, wo die Frau vom Hause nur eine bloße, belebte Puppe war. Die Folge davon für Kätchen bestand in dem zwiefachen Leiden, unentbehrlich in dem Zirkel zu sein, wenn Sir Mulberry und dessen Freunde anwesend und eben deshalb Mrs. Wititterlys Kaprizen und Übellaunigkeit zur Zielscheibe zu dienen, wenn sie fortgegangen waren. Mrs. Wititterly hatte ihren Ingrimm über Sir Mulberrys Bemühungen um Kätchen stets verbissen und ihm nur bisweilen Luft gemacht, wenn sie besonders übler Laune war, deren Ausbrüche sie dann, wie es Damen wohl zu tun pflegen, durch Berufung auf Nervenreizbarkeit zu rechtfertigen oder zu mildern suchte. Als jedoch der Gedanke in ihr aufzutauchen und allmählich immer klarer zu werden begann, dass auch Lord Searson Kätchen begünstige und dass sie selbst nur eine untergeordnete Person sei, erwachte das lebhafteste Schicklichkeitsgefühl und die tugendhafteste Entrüstung in ihr, so dass sie es für ihre einer verheirateten Frau und eines sittlich reinen Mitglieds der Gesellschaft heilige Pflicht erachtete, mit dem jungen Mädchen ohne Aufschub zu reden. Sie benutzte am nächstfolgenden Morgen eine Pause beim Romanvorlesen zum Textlesen. »Miss Nickleby«, hob sie an, »ich muss ein sehr ernsthaftes Wort mit Ihnen reden. Auf mein Wort, es tut mir leid, sehr leid, allein Sie lassen mir keine andere Wahl.« Sie stieß hier den Kopf nicht leidenschaftlich, nur tugendsam empor und bemerkte mit einigem Anscheine von Erregtheit, sie fürchte, dass ihr Herzklopfen wiederkehre. »Ihr Benehmen, Miss Nickleby«, fuhr sie fort, »ist weit, sehr weit entfernt, meinen Beifall zu haben. Ich wünsche eifrig, dass es Ihnen in der Welt wohl ergehe, aber verlassen Sie sich darauf, Miss Nickleby, Sie werden sich selbst unglücklich machen, wenn Sie so fortfahren.« »Ma'am«, rief Kätchen mit gereiztem Selbstgefühle aus. »Regen Sie mich durch einen solchen Ton nicht auf, Miss Nickleby«, sagte Mrs. Wititterly etwas heftig, »oder ich werde an die Klingelschnur greifen müssen.« Kätchen blickte sie an, schwieg aber. »Glauben Sie nicht«, sprach Mrs. Wititterly weiter, »Sie würden mich dadurch, dass Sie mich so anblicken, verhindern zu sagen, was ich zu sagen gedenke und Ihnen pflicht- und gewissenshalber sagen muss. Sie brauchen Ihre Augen nicht auf mich zu heften«, fügte sie in einem plötzlichen Bosheitsausbruch hinzu. »Ich bin weder Sir Mulberry noch Lord Searson, Miss Nickleby, noch auch Mr. Hay oder Mr. Rapfer.« Kätchen blickte sie abermals an, doch weniger fest, stützte den Ellenbogen auf den Tisch und bedeckte die Augen mit der Hand. »Wenn so etwas vorgekommen wäre, als ich ein junges Mädchen war«, sagte Mrs. Wititterly, und es musste beiläufig gesagt, seitdem sie ein junges Mädchen gewesen, eine ziemliche Zeit vergangen sein, Es würde, wie mir deucht, von niemandem geglaubt worden sein. Mir deucht, murmelte Kätchen, dass niemand es glauben würde, ohne es wirklich zu wissen, was ich erdulden zu sollen verurteilt scheine. Sprechen Sie mir nicht von verurteilt scheinen, erdulden zu sein, Miss Nickleby, wenn ich bitten darf, entgegnete Mrs. Wititterly mit so durchdringender Stimme, dass dieselbe bei einer so sehr Leidenden höchlich in Erstaunen setzen musste. Sie werden die Güte haben, nicht zu widersprechen, Miss Nickleby. Ich bin Widerspruch nicht gewohnt und werde ihn keinen Augenblick dulden. Haben Sie gehört? Setzte sie hinzu und wartete mit etwas anscheinender Inkonsequenz auf Widerspruch. »Ich habe allerdings gehört, Ma'am«, erwiderte Kätchen, »und zwar mit Überraschung, größerer Überraschung, als ich es sagen kann.« »Ich habe Sie immer als eine für Ihren Stand besonders wohlanständige junge Person betrachtet«, fuhr Mrs. Wititterly fort, »und da Sie ein gesundes Aussehen haben, sauber in Ihrem Anzuge sind und so fort, empfand und empfinde ich jetzt noch Teilnahme für Sie, indem mir dies als eine Art von Pflicht gegen das achtbare alte Frauenzimmer Ihrer Mutter erscheint.« »Aus diesen Gründen, Miss Nickleby, muss ich Ihnen ein für alle Mal sagen und Sie bitten, es sich wohl zu merken, dass ich darauf bestehe, dass Sie sofort Ihr auffallendes Benehmen gegen die mein Haus besuchenden Herren ändern. Es ist in Wahrheit kein geziemendes.« Sie schloss bei diesen Worten die keuschen Augen. »Es ist unschicklich, vollkommen unschicklich.« »Gütiger Himmel«, rief Kätchen aufwärts blickend und die Hände zusammenschlagend aus, »ist dies nicht zu viel, um es ertragen zu können? Ist es nicht genug, dass ich Tag und Nacht gelitten, wie es mein Schicksal gewesen, nicht genug, dass ich fast in meiner eigenen Achtung gesunken bin, vor brennender Scham mit solchen Leuten in Berührung gebracht zu sein? Muss ich mich auch noch einer so ungerechten, so gänzlich unbegründeten Beschuldigung ausgesetzt sehen? Sie wollen die Güte haben, sich zu erinnern, Miss Nickleby, dass Sie mich der Sache nach beschuldigen, die Unwahrheit geredet zu haben, wenn Sie sich solcher Ausdrücke wie ungerecht und ungegründet bedienen.« »Ich nehme nichts zurück«, sagte Kätchen mit edler Entrüstung. »Es gilt mir gleich, ob Sie mich aus eigenem Antriebe oder auf anderer Anstiften beschuldigen. Ihre Anschuldigung ist ebenso abscheulich als unwahr, wissentlich unwahr. Wie wäre es möglich, dass ein Frauenzimmer gegenwärtig gewesen sein könnte, ohne es zu sehen, welche Pein jene Nichtswürdigen mir zugefügt haben? Wie wäre es denkbar, Ma'am, dass Ihnen die beleidigende Zudringlichkeit entgangen sein könnte, die sich in allen Ihren Blicken und Mienen ausdrückt, dass Sie es nicht bemerkt, dass diese Wüstlinge in ihrer gänzlichen Missachtung gegen Sie und alles gentlemanische Benehmen und fast alle Schicklichkeit außer Augen setzend bei ihrem Zudringen in Ihr Haus nur den einzigen Zweck gehabt haben, ihre Absichten auf ein unbefreundetes, hilfloses Mädchen zu erreichen, das wohl ohne dieses demütigende Bekenntnis hätte sollen die Hoffnung hegen dürfen, bei einer so viel älteren Dame Beistand und weibliches Mitgefühl zu finden. Hätte das arme Kätchen auch nur die mindeste Kenntnis der Welt besessen, so möchte sie sich selbst durch ihre sehr begreifliche Erregtheit nicht zu so unklugen Äußerungen haben fortreißen lassen, welche genau die Wirkung hervorbrachten, die jede Erfahrene vorhergesehen haben würde. Mrs. Wititterly begegnete dem Angriffe auf ihrer Wahrhaftigkeit mit musterhafter Ruhe und hörte Kätchen bei Schilderung ihrer Leiden mit der heldenmütigsten Seelenstärke an, wogegen sie aber schon bei der Erwähnung der von den vornehmen Herren ihr bewiesenen Missachtung heftige Bewegung zeigte und bei der Hindeutung auf ihr Ältersein in die Sofakissen zurücksank und ein jammervolles Geschrei ausstieß. »Was geht hier vor?« rief Mr. Wititterly hereinstürzend. »Himmel, was sehe ich? Julia, Julia, blick auf, mein Leben, blick auf!« Julia blickte jedoch mit der größten Beharrlichkeit nieder und schrie noch lauter. Mr. Wititterly klingelte daher heftig, tanzte wie ein Wahnsinniger um das Sofa herum, rief in einem Fort nach »Sir Tumley Snuffin«, und bat in einem Fort, ihm zu sagen, was vorginge. »Lauf nach Sir Tumley«, rief er dem Pagen mit beiden Fäusten drohend entgegen. »Ich wusste es, Miss Nickleby«, sagte er, mit einer Art melancholischen Triumph zu Gätchen sich wendend, »dass die Gesellschaft zu viel für sie werden würde. Sie wissen, diese Gestalt ist nur Seele, lauter Seele«, beteuerte er, hob die der Länge nach daliegende Seele auf, trug sie hinaus und legte sie in ihr Bett. Ende von Abschnitt 9, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 5. Oktober 2024.